Rap-Premiere. Gangster-Rap, erster Klasse, alle anderen deutschen Rapper lass ich heute Nacht vergasen. Traurig, aber wahr, alles Rattenkinder sitzen einfach nur dumm da in ihrem kleinen Kinderzimmer. Überlegen sich ein Image, Mutter kriegt nen Schock. Sie wollen harte Jungs sein, doch kleben unterm Rock. Ihr wohnt in keinem Block und habt doch keine Mutter. Wegen mir geht euer Leben nun den Bach hinunter. Hier, guck dich um, du Spast. Niemand gibt dir Wecker. Wenn meine Jungs die Party joinen, ist bei euch der Lack ab. Es gibt Prügel mit dem Gürtel mitten ins Gesicht und deine Freundin fleht mich an. Ich bin der Grund für dein Versagen. Meine Raps sind Kämpfer und sagen, ich scheiß auf euren Battle Jam. Ich battle mich auf Partys gern. Fick auf deine Kifferparty. Deine Alte zieht mein Koks und es dauert gar nicht lang, dann liegt ihr Kopf in meinem Schoß. Und ich balle meine Faust, bis die Knochen knacken. Alle deine Achsen halten besser die Backen. Die eiserne Faust schlägt wieder um sich und deine Mutter weiß Bescheid, jetzt ist Schluss mit lustig. Meine Knöchel bluten, mein Shirt ist rot. Vor mir liegen deine Achsen, sie sind alle tot. Ich kippe Benzin über ihre Leichen und lasse sie brennen wie einen Haufen Scheiße. Und ich balle meine Faust, bis man die Adern zieht. Ich bin der, der dich umhaut wie ein Paladin. Ich ramme mein Schwert dir in dein Herz. Bin der Reiter Gottes, der euch Spasten bekehrt. Hier, hör auf zu erzählen, du trinkst Milch aus Tüten und warst noch nie in deinem Leben auf jemanden wütend. Alle deine Freunde sind die Söhne von Eunuchen, die vergeblich unter ihrem Schwamm zwei Eier suchen. Hier, ich fahr durch mein Viertel in einem Auto voller Gangster. Halt besser deine Fresse, das gibt mächtig Ärger. Ich hab Blut an den Händen und krieg es nicht ab. Trotzdem zieht es mich raus, raus in die Nacht. Und ich blicke auf den Asphalt, der schimmert im Regen. Und ich weiß, es kommt der Tag, da wird mir Gott vergeben. Ich weiß es genau, ich bin hier nur auf Bewegung. Und er schaut mir jetzt zu, aus sicherer Entfernung. Yeah, es geht um die Ehre, um die Macht da draußen. Glaub mir, du Spaß, du willst nicht mit mir tauschen. Du könntest hier draußen nicht lange überleben. Denn dein schwules Abitur kann dir hier nicht helfen. Und ich balle meine Faust, bis die Knochen knacken. Alle deine Achsen halten besser die Backen. Die eiserne Faust schlägt wieder um sich und deine Mutter weiß Bescheid, jetzt ist Schluss mit lustig. Meine Knöchel bluten, mein Shirt ist rot. Vor mir liegen deine Achsen, sie sind alle tot. Ich kippe Benzin über ihre Leichen und lasse sie brennen wie einen Haufen Scheiße. Und ich balle meine Faust, bis man die Adern sieht. Ich bin der, der dich umhaut wie ein Paladin. Ich ramme mein Schwert dir in dein Herz. Bin der Reiter Gottes, der euch Spasten bekehrt. Yeah. Du weißt, was ich meine, es ist nicht schwer zu verstehen. Schau aus deinem Fenster und schon kannst du es sehen. Jeder muss sein Geld machen, jeder ist am Dealen. Jeder kämpft für sich alleine, keiner will verlieren. Ich schau auf die Straße, meine Blicke bleiben leer. Es ist immer die gleiche Scheiße und es wird immer mehr. Hier sterben Legenden, hier kommen Helden zur Welt. Jeder muss für sich entscheiden, welche Seite er wählt. Mein Werdegang war klar, ich hatte keinen Bock auf Schule. Mich hat's nicht interessiert und ich blieb lieber zu Hause. Lieber erstmal auspennen, irgendwer wird auch noch schwänzen. Irgendwer ruft immer an und will sich nachher draußen treffen. Es war mir scheißegal, auf die schwule Uni wollte ich nie. Ich hab nur Respekt vor Studenten der Theologie. Der Rest kann sich ins Knie ficken und wird geschlagen. Ihr seid arrogante Spasten mit verfilzten Haaren. Meine Schule war das Leben und nun bin ich der Beste. Komm nach Senne, Junge, und versuch mich zu stressen. Du wirst den Bordstein fressen mit deinem Pferdegebiss. Denn ich trete auf dich ein, bis dir dein Schädel zerbricht. Und ich balle meine Faust, bis die Knochen knacken. Alle deine Achsen halten besser die Backen. Die eiserne Faust schlägt wieder um sich und deine Mutter weiß Bescheid, jetzt ist Schluss mit lustig. Meine Knöchel bluten, mein Shirt ist rot. Vor mir liegen deine Achsen, sie sind alle tot. Ich kippe Benzin über ihre Leichen und lasse sie brennen wie einen Haufen Scheiße. Und ich balle meine Faust, bis man die Adern zieht. Ich bin der, der dich umhaut wie ein Paladin. Ich ramme mein Schwert dir in dein Herz. Bin der Reiter Gottes, der euch Spasten bekehrt. Und ich balle meine Faust, bis die Knochen knacken. Alle deine Achsen halten besser die Backen. Die eiserne Faust schlägt wieder um sich und deine Mutter weiß Bescheid, jetzt ist Schluss mit lustig. Meine Knöchel bluten, mein Shirt ist rot. Vor mir liegen deine Achsen, sie sind alle tot. Ich kippe Benzin über ihre Leichen und lasse sie brennen wie einen Haufen Scheiße. Und ich balle meine Faust, bis man die Adern zieht. Ich bin der, der dich umhaut wie ein Paladin. Ich ramme mein Schwert dir in dein Herz. Bin der Reiter Gottes, der euch Spasten bekehrt. Yeah.